Was etwas sputnisch, wie Alkohol, doch die Lupe schluckt guck mich. Junge, du bist lustig, wenn ich in den Club komm, stehen alle um mich. Boden drauf, Gänger, streng kriminell, wir sind Pipus, die beißen, auch wenn sie bellen. Das ist mein Revier, das ist Amo City, meine Stadt, komm, folge mir. Und wir wollen jetzt auf Amo City, diese Stadt, komm, wir haben es drauf. Und so sieht es aus, Amo City, diese Stadt, und wir geben nicht auf. Rot, schwarz, blau, gelb, wir geben nicht auf. Aus der Unterschicht, ihr seht, wir stehen immer wieder auf. Haha, ne jenische Tor, wir kennen keine Grenzen. Von Abend bis St. Gallen, keiner kann uns bremsen. Das geht an Schiffländer und an alle Kopfhänger. Antiterrorist oder nenn ich einfach Koksländer. Das hier ist Dynamit, hörst du wie der Boden webt. Wir sind jetzt bei keinem Block, keine Zeit, es ist zu spät. Das ist Ghetto-Rap, Bodensee, sehen abzest. Eine nach den anderen, ihr werdet in den Sand gesteckt. Hörst du wie klassisch Rap, Party, People, nenn ich Eck. Ein für alle Mann, ihr werdet in der Luft zerpasst. Es ist zu spät, es ist zu spät, es ist zu spät, es ist zu spät. Treffpunkt, nur was etwas Sputnik. Wie Alkohol, doch die Minute schluckt mich, guck nicht. Junge, du bist lustig, wenn ich in den Club komm, stehen alle um mich. Boden drauf, Gänger, streng kriminell, wir sind Pipus, die beißen, auch wenn sie bellen. Das ist mein Revier, das ist Amo City, meine Stadt, komm, folge mir. Open Air, Auburn, BMW, Einzelhaft. Und ich weiß, dass ich hier diese Scheiße weitermach. Bodensee, ich brauch Platz, ich weiß, dass ich Erfolg hab. Ich bin dieser Junge, der alles hier zu Gold macht. Rotes Kreuz, Hafen, Berufsschule. Ich ziehe durch die Straßen wie ein Pitbulle. Und ich gebe jetzt Gas, 180 auf dem Tacho in den Arsch und das war's. Martin, Dirty, Abo Präsident, die Person, dieser Mensch, der noch an uns denkt, der uns ehrt, der uns hilft, ganz egal was ist, auch schwarz oder weiß, aber nie vergisst. Plaza, il fratelli misli, Panorama Blick, hol die Cam, wenn du hier schießt. Und den Wunderbar, komm doch in die Krone Bar, wenn du Pfeife rauchen willst. Sunny, mach die Kohle klar. Treffpunkt, nur was etwas Sputnik. Wie Alkohol, doch die Minute schluckt mich, guck nicht. Junge, du bist lustig, wenn ich in den Club komm, stehen alle um mich. Boden drauf, Gänger, streng kriminell, wir sind Pipus, die beißen, auch wenn sie bellen. Das ist mein Revier, das ist Amo City, meine Stadt, komm, folge mir. Treffpunkt, nur was etwas Sputnik. Wie Alkohol, doch die Minute schluckt mich, guck nicht. Junge, du bist lustig, wenn ich in den Club komm, stehen alle um mich. Boden drauf, Gänger, streng kriminell, wir sind Pipus, die beißen, auch wenn sie bellen. Das ist mein Revier, das ist Amo City, meine Stadt, komm, folge mir. Stolz, was ich bin, stolz, welche Stadt ich hab, stolz drauf, welche Kraft ich im Herzen trag. Tränen fließen in guten und schlechten Zeiten, wir suchten den Frieden bis offene Wunden heißen. Ich bin stolz auf meine albanische Flagge, stolz auf Scandinavien, den ich wie jeder Albaner im Herzen trage. Ich habe Glück, das zu sein, was ich bin, meine Landsleute anzuschauen, zu wissen, diesen wie ich. Ich schreib über meine Brüder und Schwestern, ich lieb euch alle, wo ihr seid, in verschiedenen Ländern, denn ich weiß, ihr vergisst nicht den Stolz, den ich selbst in mir trage, den Stolz, der uns 2000 Jahre hat, zusammen zu sein. Tränen, die jahrelang von unseren Augen flossen, Tränen, die wir zusammen füreinander vergossen, das ganze Blut, was füreinander ließen tropfen, die ganzen Helden, die wir für unseren Frieden verloren. Ich bleib Schiptor bis am Ende meiner Zeit. Hey Bruder, hört ihr das Reich? Euch einander die Hand. Die Zeit ist da, es weht Wind unter unseren Flügeln. Lass unseren Adler fliegen, nur für unseren Frieden. Ich bleib Schiptor bis am Ende meiner Zeit. Hey Bruder, hört ihr das Reich? Euch einander die Hand. Die Zeit ist da, es weht Wind unter unseren Flügeln. Lass unseren Adler fliegen, nur für unseren Frieden. Ich danke Gott für den Schicksal, wie es heute dazu kam. Ich bitte Gott, lass meine Brüder im Himmel nicht weinen. Erfüll mein Herz mit noch mehr Glück, wie ich es schon hab. Lass mich es so rüberbringen, wie meine Tränen auf dem Blatt. Lass mich Glück und Stolz verbreiten. Lass mich aus den Herzen meiner Brüdern und Schwestern schreiben. Denn man sieht uns an, immer noch traurig. Verloren Skanderbeg, Homsa und Adam Yashori. Verloren immer schon die Helden, die sich für uns opfern. Ihr Leben im Kampf ließen für unseren Sohn und unsere Tochter. Und das ist das, was uns immer schon zusammenhielt. Das ist der Grund, warum ich mein Adler ließ tätowieren. Kraft und Stolz bis an Ende meiner Zeit. Kraft bis Gott mich holt und sagt, es ist vorbei. Bis dahin bin und bleib eine Schiebe. Bis dahin verbreite ich Liebe nur für meine Schiebe. Ich bleib schieb dort bis an Ende meiner Zeit. Bruder, hört ihr das Reich? Euch einander die Hand. Die Zeit ist da, es weht Wind unter unseren Flügeln. Lass unseren Adler fliegen, nur für unseren Frieden. Ich bleib schieb dort bis an Ende meiner Zeit. Hey Bruder, hört ihr das Reich? Euch einander die Hand. Die Zeit ist da, es weht Wind unter unseren Flügeln. Lass uns